رضوان الله عليه، متفون 20 bis entschuldigen. 27 Mit Jahre. 22 haben wir gesprochen und dann, dass er für sie gehandelt hat. Und jetzt kommen wir zu neuen Unterricht wieder in Italien. طيب، يزي باوزي سوند، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich vergesse bitte unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ist auf Arabisch und Deutsch. Ich rede erstmal auf Arabisch, dann auf Deutsch. كنا قد وصلنا بارك الله فيكم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر لخديجة و يعني خرج بتجارة إلى الشام ورجع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. خديجة رضوان الله عليها كانت نعمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فواسته بمالها وكان وقفت إلى جانبه المواقف الثابتة والواثقة. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة باطمئنان وراحة، ورزقه الله سبحانه وتعالى من البنين والبنات من خديجة رضوان الله عليها، ولكن الأولاد يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يموتون في المهد وهم صغار، وأما البنات فكبرن. والنبي صلى الله عليه وسلم أنجب من خديجة القاسم، وبه يكنى النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي القاسم. وعبد الله، وقيل الطيب الطاهر أو عبد الله، كان يسمى أيضا بالطيب الطاهر، يعني يا أما يكون هم ثلاثة، يعني القاسم عبد الله والطيب الطاهر، أو القاسم عبد الله الطيب الطاهر. وأما البنات فالكبرى هي زينب رضوان الله عليها، وثم رقية وأم كلثوم، وثم فاطمة، وكل البنات من خديجة رضوان الله عليها. بارك الله فيكم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat Khadija رضوان الله عليها geheiratet. Und er hat in, sozusagen ihr Geld verwaltet oder ihr Handel verwaltet. Sallallahu alaihi wasallam. Und er war in Syrien wegen Handel. Und natürlich, er hat in dieser Zeit, nachdem er Khadija geheiratet hat, er hat in dieser Zeit ruhig gelebt und er hat alles gehabt, natürlich, was ein Mann braucht. Das ist eine Frau. Der Prophet Muhammad war angesiedelt in Mekka und er hat auch Kinder gehabt. Der Prophet Muhammad hat seine Kinder alle von Khadija bekommen. Außer Ibrahim. Alle Kinder vom Prophet Muhammad waren von Khadija, außer ein. Das war Ibrahim, das war von Maria al-Qibtiyya, radwanallahu alayha. Aber die anderen, die waren alle von Khadija. Der Prophet Muhammad hat von Khadija Al-Qasim bekommen. Al-Qasim, Al-Sun. Und Abdullah. Und Abdullah. Abdullah, manche Gelehrten sagen, der wurde auch genannt Al-Tayyib Al-Tahir. Al-Tayyib Al-Tahir. Andere Gelehrten sagen, Al-Tayyib Al-Tahir ist ein Kind, ein Sohn. Abdullah ist ein Sohn, Al-Qasim ist ein Sohn. Alle Söhne vom Propheten Muhammad starben, als sie im Babyalter waren. Im Babyalter starben sie alle. Die Mädchen, die Töchter von unserem Propheten Muhammad waren vier. Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum und Fatima. Und die vier auch sind von Khadija, radhiyallahu anha. Der Prophet Muhammad wurde auch genannt Abu al-Qasim. Abu al-Qasim. weil sein Sohn Al-Qasim hieß. Aber Al-Qasim auch starb als kleines Kind. Und natürlich der Prophet Muhammad sallam hat Söhne bekommen, aber sie starben in seinem Leben. Und er hat das natürlich erlebt, wie seine Kinder gestorben sind, salawatullahi wa salamuhu alayhi. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كذلك كان يرعى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، كان يرعى علي رضوان الله عليه، وكان يحب زيد بن حارثة حبا جما. أما علي فأبو طالب كان كثير العيال، كان كثير العيال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان أبو طالب فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأف بحال أبي طالب، فذهب إلى عمه العباس، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يخفف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والعباس، عن أبي طالب بأن يأخذ من بنيه، كل يأخذ واحدا. فانطلقا إلى أبي طالب وأخذا منه علي للنبي صلى الله عليه وسلم وجعفر للعباس، لأن أبو طالب قال لهم اتركا لي عقيل، ويعني تستطيع أن تأخذ من شئتما من الأولاد. وطبعا علي رضوان الله عليه نشأ في بيت النبوة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا تقريبا بارك الله فيكم 36-37 سنة أو أكثر بقليل. وأما زيد بن حارثة فكان في سفر مع أمه، كان في سفر مع أمه وهو طفل صغير، فغار عليهما جماعة من الأعراب فأسروا زيدا وباعوه، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه إلى عمته خديجة، وخديجة وهبته النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان يسمى زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يا أخو بارك الله فيكم، فيما بعد لما كبر زيد، كان أكثر من 20 عاما، جاء أهل زيد ليأخذوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره فقال له هؤلاء أهلك وها أنا، واختر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن ادعوهم لآبائهم، ونهي عن التبني في ديننا، فعاد زيد بن حارثة إلى اسمه زيد بن حارثة. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أم أيمن، فأنجبت منه أسامة ابن زيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بينه وبين الحسن، يعني بين أسامة وبين الحسن. وأما زيد وهو مشهور استشهد في غزوة مؤتة، والقصة مشهورة في زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. بارك الله فيكم. عندي ذا سايد der Prophet Muhammad war natürlich, hat Kinder gehabt, hat eine gute finanzielle Lage gehabt. Und der Prophet Muhammad hat gemerkt, dass sein Onkel Abu Talib, er hat sehr viele Kinder gehabt und war arm. Dann ist der Prophet Muhammad zu seinem Onkel Al-Abbas gegangen. Und er hat ihm gesagt, mein Onkel, du merkst, wie Abu Talib schwer hat, weil er viele Kinder hat. Und wir beide, unsere Lage ist besser, finanzielle Lage. Komm, wir nehmen Kinder von ihm und wir lassen sie bei uns, damit wir für ihn das erleichtern. Al-Abbas sagte, okay, und sie sind zu Abu Talib gegangen und dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. Ali genommen und Al-Abbas hat Ja'far genommen. Das heißt, Ali ibn Abi Talib ist dann im Haus vom Prophet Muhammad s.a.w. groß geworden. Ridwanullahi Ali. Und das war natürlich auch eine Art von Prophet Muhammad s.a.w., eine Art Dankbarkeit an seinem Onkel Abu Talib, weil Abu Talib sich um den Prophet Muhammad s.a.w. gekümmert hat. Nicht nur Ali wurde vom Prophet Muhammad s.a.w. gepflegt, sondern auch Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha. Zayd war ein junger Mann, ein kleines Kind mit seiner Mutter auf Reise und dann wurden sie angegriffen und Zayd wurde entführt und dann wurde er als Sklave verkauft. Hakim ibn Hizam, Hakim ibn Hizam hat Zayd gekauft und dann hat er ihn nach Mekka geholt und er hat ihn Khadija als Geschenk gegeben. Und dann Khadija, radwallahu alayha, hat das dem Propheten Muhammad s.a.w. gegeben, hat Zayd dem Propheten als Geschenk gegeben. Und der Prophet s.a.w. hat Zayd sehr gemocht. Und deshalb heißt Zayd Hibbu Rasulillah. Das wird die Liebe vom Propheten Muhammad s.a.w. oder Liebling vom Propheten s.a.w. Der Prophet hat ihn sehr gut behandelt. Aber die Familie von Zayd, die haben nach ihm immer gesucht, wo ist ihr Kind? Und dann haben sie am Ende natürlich gewusst, dass er in Mekka beim Propheten s.a.w. war. Sie sind zum Propheten gegangen, sie haben ihm gesagt, wir wollen unseren Sohn haben. Der Prophet hat gesagt, kein Problem. Zayd kann entscheiden. Wenn er mich will, dann kann er mich nehmen und bei mir bleiben. Und wenn er euch will, dann kann er mit euch gehen, ich will gar nicht. Dann hat Zayd gesagt, nein, ich bleibe beim Propheten s.a.w. Und ab diesem Moment hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, alle Leute sollen Zeuge sein. Ab heute ist Zayd mein Sohn. Und der hieß Zayd ibn Muhammad, ich bin ibn Haritha. Bis Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt hat, dass Adoption im Islam nicht erlaubt ist. Dann wurde Zayd wieder Zayd ibn Haritha genannt. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Zayd von Ayman, seine Pflegerin vom Propheten s.a.w., verheiratet und Zayd hat einen Sohn von ihr bekommen, das war Usama. Usama ibn Zayd. Und Usama ibn Zayd war auch Liebling vom Propheten Muhammad s.a.w. und der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihn so gleich behandelt wie Al-Hassan, sein Enkelkind. Sein Vater Zayd ibn Haritha wurde in Mu'ta-Schlacht getötet und das werden wir später erklären. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 35 سنة قرر أهل مكة إعادة بناء الكعبة. لماذا أعادوا بناءها؟ لأنه جاء سيل عارم فصدع جدران الكعبة وكذلك كان هناك حريق في الكعبة، كانت امرأة تجمر الكعبة فسقط المجمر من يدها واحترقت أجزاء من الكعبة، ولكن خاف أهل مكة من ذلك، فقام الوليد ابن المغيرة فيهم وقال لهم أنه سيبدأ بهدمها حتى تبنى مرة أخرى وينتظروا إلى الصباح، يبدأ في الليل وينتظروا إلى الصباح، فإن أصابه شيء لا يفعلون، لا يتابعون، وإن لم يصبه شيء فيتابعوا، فتابعوا ولكنهم تعاهدوا على أن لا يضعوا في الكعبة إلا مالا حلالا، يعني ما يضعوا لا مال ربا ولا يضع فيها مال حرام، إنما فقط مال حلال، لأنها يعني بيت الله بالنسبة لهم، وهي المكان المقدس بالنسبة لهم. فلما بارك الله فيكم، فلما انتهوا من بنائها، وسبحان الله انتبهوا كيف بنوها، كانوا يحتاجوا خشب ويحتاجوا حجارة ويحتاجوا يعني مهندسين. فكانت الكنيسة اللي في صنعاء، كنيسة القليس لبناها أبرهة، كانت قد تصدعت، فأتوا بمهندس رومي اسمه باقوم، ومعه خشب وكذا، هذه الأمور كانت في سفينة في طريقها إلى صنعاء، ولكن عند سواحل جدة غرقت السفينة، فأنقذوا من الخشب ما فيها، فأهل مكة أتوا فاشتروا ذلك الخشب اللي كان أصلا ذهب إلى الكنيسة، ذهب إلى الكعبة، فسبحان الله، وبنوا الكعبة، ولكن بقي الحجر الأسود. ماذا يفعلوا بالحجر الأسود؟ من يضع الحجر الأسود في مكانه؟ وحصلت فتنة كبيرة بينهم، كادوا أن يعني أن يقتتلوا فيما بينهم من يضع الحجر الأسود مكانه. فأبو أمية بن المغيرة المخزومي قال لهم: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد، وكان باب بني شيبة أو باب السلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له الأمر أنهم يعني يريدوا أن يتقاتلوا فيما بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط رداءه النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع الحجر فوقه، وكل قبيلة كل قوم أخذوا طرفا ورفعوا، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ووضعوا مكانه بحكمته وبعقله الكبير. بسبب ذلك لم تحصل فتنة في مكة، ولم تراق الدماء في مكة. أما قريش فلما بنوا الكعبة فضاقت بهم النفقة، انتبه، ضاقت بهم النفقة، وكانوا قد تعهدوا أنه ما يضعوا في بيت ربهم ما يضعوا مالا من الربا. وسبحان الله يا أخو الله، يعني الواحد يقف هنا يعني ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كفار قريش عباد الأصنام رفضوا أن يضعوا في بيت ربهم الربا، ونحن بعض المسلمين اليوم يشتري مسجد بالربا، فنسأل الله السلام. عباد الأصنام ما طابت نفوسهم أن يضعوا في بيت ربهم حراما، وأما بعض المسلمين اليوم فتطيب نفسه لأن يضع مالا حراما واضحا في بيت ربه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما ضاقت بهم النفقة، وكانت قريش قد رفعوا الكعبة، يعني قد رفعوا بناءها، هي أصلا كانت تسع أذرع، فرفعوها تسعا أخرى، فضاقت بهم، فماذا فعلوا؟ جعلوا حجر، هذا اللي يسمى حجر إسماعيل، هذا الحجر هو أصلا من الكعبة، فجعلوه وما بنوه لأنه ما كان عندهم شيء. وطبعا استمر بناء الكعبة. الأصل في الكعبة كان لها بابان، باب من الشرق وباب من الغرب، كان الناس يدخلوا منه، ولكن قريش جعلوا لها بابا واحدا حتى يدخلوا الذي يريدون ويخرج الذي يريدون، ما يدخل كل الناس، نسأل الله السلام. فهذا أيضا لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق 35 سنة، وطبعا تقدمت بالنبي صلى الله عليه وسلم السنون، وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وهو في 40 من عمره. بارك الله فيكم. إن ديزة سايت أخ عليكم السلام. ألز دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إبا فون غايسك وغدن إس hat er etwas erlebt in Mekka. Und zwar, es gab eine Überflutung in Mekka, eine große Überflutung. Und Teile von Al-Kaaba wurden zerstört. Und eine Frau hat Weihrauch in Al-Kaaba gezündet und ist von ihr gefallen auf den Boden und Teile von Al-Kaaba wurden auch verbrannt. Und es war notwendig, dass sie Al-Kaaba renovieren, dass sie restaurieren. Und deshalb, was sollten sie tun hier in diesem Zustand? Haben manche Leute haben in dieser Zeit gesagt, wir müssen Al-Kaaba, wir müssen das Schwarze Haus wieder bauen und renovieren. Andere haben gesagt, das ist das Haus Gottes, ihr könnt das nicht tun. Al-Walid al-Mughira, ein Führer von Mekka, sagte ihnen, okay, wir machen das so. Ich fange an mit Abbauen von Teilen von Al-Kaaba in der Nacht. Und ihr wartet bis früh. Wenn ich am frühen Morgen aufwache, dann hat Allah akzeptiert, dass wir weiter tun. Wenn mir etwas Schlechtes passiert, dann macht ihr nicht weiter. Dann hat er angefangen in der Nacht. Der hat Teile von Al-Kaaba abgebaut, zerstört. Und dann ist er am frühen Morgen wach geworden. Und da haben die Leute angefangen, Al-Kaaba sozusagen zu renovieren. Erstmal abbauen und dann wieder bauen. War schon Muslim? Nein, nein, nein. Es gab keine. Al-Walid al-Mughira sowieso ist er kein Muslim geworden. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, hier haben die Leute angefangen und sie haben hier, sehr wichtig bitte zu beachten, sie haben versprochen, dass sie kein Vermögen, kein Geld, kein Gold, kein Silber geben, wenn das von Haram ist, wenn das von Verbotenen, Verwerten ist. Oder wenn das von Zinsen oder Wucher war, haben sie versprochen, dass sie kein Geld stecken in Al-Kaaba. Und in dieser Zeit auch gab es ein Schiff voll mit Holz und mit Baumaterial. Das war von Rom in Richtung Sana'a in Jemen wegen Al-Qulais-Kirche. Und auf dem Weg in der Nähe von Jeddah wurde dieses Schiff gekantert und das konnte nicht mehr weiter. Und das ganze Holz und Baumaterial hat man in Jeddah gelagert. Und es gab einen Ingenieur, der hieß Baqum. Dann sind die Mekkaner zu ihm gegangen und die haben von ihm alles gekauft. Holz und Baumaterial. Da haben die Al-Kaaba bauen. Normalerweise war das für die Kirche, aber das kam zu Al-Kaaba. Und die haben angefangen natürlich Al-Kaaba zu bauen. Al-Kaaba war normalerweise 9 Ellen hoch. Und es gab für Al-Kaaba zwei Türen. Eine Tür von Osten und eine Tür von Westen. Die Mekkaner, die haben das so gebaut, die haben das 18 Ellen gemacht. 18 Ellen hoch gemacht. Aber dann haben sie kein Geld mehr gehabt, weil die versprochen haben, kein Haram-Geld zu stecken in Al-Kaaba. Und wirklich hier muss man stoppen. Und zwar, diese Leute, die Götzen angebetet haben, haben kein verbotenes Geld in Al-Kaaba gesteckt. Und heutzutage bei Muslimen, was tun die Muslime? Manche, nicht alle, nicht. Mit Zinsen oder mit Wucher. Die Götzendiener haben das nicht getan. Aber unsere manche Muslime, die wollen das tun. Subhanallah. Man kann nur den Kopf schütteln, wenn man über solche Leute erzählt. Möge Allah uns bewahren. Weil sie kein Geld mehr gehabt haben, da könnten sie Al-Kaaba nicht voll in der Breite bauen. Deshalb haben sie diesen Bogen gelassen. Und da nennt man Hijr Ismail. Das ist normalerweise von Al-Kaaba. Aber weil sie nicht mehr bauen können, dann haben sie diesen Bogen gemacht, damit sie zeigen, das ist ein Teil von Al-Kaaba. Und die haben nicht mehr zwei Türen gemacht, sondern eine Tür. Damit sie entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Später hat man Al-Kaaba verbessert und höher gemacht. Und heute sieht man, wie die Lage ist. Aber wichtig ist hier, als diese Leute Al-Kaaba gebaut haben, wieder gebaut haben, dann kamen sie zu Ende an den schwarzen Stein. Das ist, was machen wir mit dem schwarzen Stein? Wer bekommt die Ehre, den schwarzen Stein in die richtige Stellung zu bringen? Jede Familie von Mekka, jeder Stamm hat gesagt, wir. Die anderen sagen, nein, wir. Dann haben sie ihre Schwerter geholt und die wollten gegeneinander kämpfen und die wollten Blut vergießen in Mekka. Nur deswegen, wer bekommt diese Ehre, diese große Ehre? Einer von ihnen hat ihnen gesagt, Leute, ich habe eine Idee. Wir warten jetzt hier in der Moschee. Und die erste Person, die reinkommt, soll zwischen uns richten. Und was er sagt, ist entschieden. Dann haben sie gewartet, dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam rein. Die haben ihm gesagt, wir haben dieses Problem. Der Prophet hat so gedacht und dann hat er sofort sein Obertuch geholt. Und er hat das auf den Boden getan und er hat den schwarzen Stein genommen und er sagte zu jeder Familie nimmt einen Teil davon. Und die haben alle zusammen getragen und dann hat er den schwarzen Stein genommen und er hat das in die richtige Stellung gebracht. Durch seine Weisheit und seine Lösung hat Allah subhanahu wa ta'ala Krieg in Mekka verhindert. Es könnte zu Krieg kommen in Mekka. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. hat eine Lösung vorgeschlagen und sie waren alle damit einverstanden. Das war natürlich eine große Ehre für den Prophet Muhammad s.a.w. Und er war so über 35 Jahre. Und wir wissen natürlich, dass der Prophet Muhammad s.a.w. zum Propheten erklärt worden ist, als er 40 Jahre alt war. Das heißt, jetzt, barakallahu fikum, sollten wir anfangen über Prophetentum zu sprechen. Aber bevor wir über Prophetentum sprechen, dann sprechen wir allgemein, wie der Prophet Muhammad s.a.w. vor Prophetentum war. An-Nabi s.a.w. barakallahu fikum kanat hayatuhu sharifa fadila. An-Nabi s.a.w. lam yashrab al-khamr wa lam ya'bud al-asnam. Wa ma kana mithl ahl Makkah. Yani ma kan yaf'al alladhi yaf'aluna. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سليم العقيدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى غار حراء يتعبد الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالأصنام ولا يفعل كما يفعل أهل مكة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا والأمية هنا أي أنه على الفطرة من ناحية ومن ناحية أخرى في أول الأمر ما كان يعرف يقرأ ويكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعص الله سبحانه وتعالى في جاهليته مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الرحم وكان يعين على نوائب الحق وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر المظلوم وكان يكرم الضيف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان معروفا في مكة أنه الصادق وأنه الأمين في أهل مكة وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لحياة الرجل الصالح الحكيم العالم الرحيم الصديق وكان النبي صلى الله عليه وسلم من القوم في مكة الذين يرجع إليهم في المشورة وفي الرأي وكان لما يتكلم يسمع الناس له، وكان لما يقول يعلم الناس أنه يقول الحق، بل كان يؤتمن على أسرار وعلى أموال أهل مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. بارك الله فيكم. Bevor wir über Prophetentum sprechen, dann sprechen wir ein bisschen über die Eigenschaften von Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Vor Prophetentum. Wie war der Prophet صلى الله عليه وسلم eigentlich in Mekka? Erstmal, بارك الله فيكم, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat niemals Haram begangen in Mekka. Bevor er auch zum Propheten ernannt worden ist, er hat kein Haram begangen. Er hat niemals Khamr, Berauschendes, zu sich genommen. Und er war ein wahrhaftiger, treuer Mann. Und die Leute haben ihn genannt, der Treue und Getreue in Mekka. Die Leute haben ihn um Rat gefragt. Und er war eine Person, die den anderen geholfen hat. Und er hat die Gäste gut empfangen. Und er hat seine Beziehungen zu seinen Verwandten gepflegt, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Die Mekkaner, die haben ihn nach seiner Meinung gefragt, bei großen Themen. Und er war, sallallahu alaihi wa sallam, für sie ein Ratsperson. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, hat nicht wie die anderen gemacht. Er hat keine Götzen angebetet. Er hat auch nicht vom Schlachten gegessen, was vor den Götzen, was für die Götzen geschlachtet worden war. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht wie die anderen gemacht, was sie mit Frauen angefangen haben. Der hat das überhaupt nicht gemacht. Der war treu, getreu, wahrhaftig, liebenswert, scham, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Und er war sehr angesehen in Mekka. Deshalb, für die Mekkaner war die Sache so, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, haben sie sofort geglaubt, ohne Wenn und Aber. So war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor Allah subhanahu wa ta'ala ihn zum Propheten ernannt hat. Das heißt, die Eigenschaften vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren schon gute Eigenschaften, bevor er auch zum Propheten erklärt worden ist, barakallahu fikum. In dieser Zeit auch natürlich. Al-Alam. كان حال العالم بارك الله فيكم قد انتشر فيه الظلم والفساد فساد العقائد وانتشرت الوثنية وانتهكت الأعراض وانتهكت الدماء وخاصة من الكنيسة وأما في شبه جزيرة العرب فكان الناس تعبد الأصنام وترك الناس دين إبراهيم عليه السلام. والنصرانية في القرن السابع ما كانت تستطيع تعطي الناس الذي يريدونه، لأنه استغل الدين النصراني، استغل آنذاك من ال ال ال ال ال ال من الكنيسة استغلالا بشعا لأكل حقوق الناس. وأما الانحلال والكذب وانتهاك الأعراض كان قد انتشر في ذلك الزمان، وكان الناس يتعدى بعضهم على بعض، وكانوا يعيشون مثل شريعة الغاب، يعني القوي يأكل الضعيف. وظهر الفساد في البر والبحر في ذلك الوقت، وفي هذا الوقت كان يحتاج الناس إلى مخلص ومنقذ، كانوا يحتاجوا إلى من يقودهم لأن يخرجوا من هذا المأزق الذي هم فيه. ولذلك كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اسمه موجود في التوراة والإنجيل، وصفته في التوراة والإنجيل، بل وصفة أصحابه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن البشارة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ماذا ما هو في الكتب الأخرى في التوراة والإنجيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. In dieser Zeit, bevor der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم zum Propheten ernannt worden ist, war die Welt durcheinander. In allen Bereichen gab es Unrecht, gab es Armut, gab es eine Gruppe, die die anderen unterdrückt hat und die anderen ausgenutzt hat. Das war diese Gruppe, die natürlich Vorteile gehabt hat durch diese Situation, die in der Welt war. In der arabischen Halbinsel haben die Leute Götzen angebetet, die haben Magier angebetet, die haben Djinn angebetet. Es gab kein Recht unter ihnen. Die haben sich gegenseitig bekämpft und sie haben gegeneinander gekämpft. Auch Christentum konnten die Araber nicht annehmen in der arabischen Halbinsel. Und Christentum auch wurde damals im 7. Jahrhundert missbraucht von der Kirche. Und da hat man im Namen Gottes sehr viel Schlimmes getan. Und da hat man, da wollte man kein Wissen haben. Da hat man die Armen einfach ausgenutzt. Und die Reichen könnten alles tun, was sie wollen, mit Segen der Kirchenvertreter. Auch Judentum mäßig, die Lage war nicht besser. Die Leute, sie haben, es gab sehr viel, dass die Leute sehr viel gelogen haben, betrogen haben. Es gab Zina, es gab Khamar, es gab, sehr schlimm war die Lage. Und die Großen könnten mit den Kleinen alles tun, was sie machen. Das wird, ich meine mit Großen und Kleinen jetzt, die Starken, die könnten mit Schwachen alles tun, was sie wollen. Die Reichen mit den Armen alles tun, was sie wollen. In dieser Zeit, in dem die Welt so wie in Chaos gelebt hat, war das eine Notwendigkeit, dass jemand kommt, damit die Leute zum richtigen Weg zurückkommen, damit diese Abweichung endlich zu Ende ist. Und das kam natürlich mit dem Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Gesandten senden, schicken wird. Und dieser Gesandte, dieser Prophet wird von den Arabern sein, weil das auch in den anderen Büchern steht. Und übrigens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam namentlich steht in Torah und Injil bei den Juden, bei den Christen. Und seine Eigenschaft steht klar in Torah und Injil. Und auch die Eigenschaft von seinen Gefährten. Sallallahu alaihi wa sallam. Das nächste Mal, inshallah, reden wir, barakallahu fikum, über die Verkündigung und Verkündung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in den anderen Büchern. Natürlich für mich, ganz ehrlich gesagt, um das jetzt durchzustreichen, für mich ist wichtig, was im Koran ist. Das heißt, ich brauche nicht jetzt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Torah oder in Injil steht. Ich brauche das nicht, weil das genug, was im Koran steht. Aber damit die anderen wissen, dass auch in ihren Büchern das steht. Trotz, dass Teile von diesen Büchern verfälscht worden sind. Aber die Wahrheit bleibt. Und egal wie sie das gemacht haben, dass sie Bücher verfälscht haben, dann bleibt noch ein Teil von der Wahrheit. Weil sie nicht alles wegradieren können und weil sie nicht alles verfälschen können. Und subhanallah, die haben manche Stellen verfälscht, aber die haben dann widersprüchliche Angaben gegeben durch ihre Verfälschung und dann stecken sie jetzt in Erklärungsnot. Wenn sie sagen nein, das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat recht. Wenn sie sagen ja, dann haben sie uns recht gegeben. Was ist dann die Lösung? Was ist die Lösung? Alhamdulillah, die Lösung ist, dass diese Leute die Wahrheit annehmen und dass sie dem richtigen Weg folgen. Und das ist der Weg von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Barakallahu fikum, sein Name wurde genannt, namentlich sozusagen, explizit in ihren Büchern. Und die Propheten, die haben alle verkündet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet Gottes ist und er wird kommen und er wird aus Arabien sein, weil das auch zum Beispiel in Tora steht. Und wir werden nicht viel davon erklären, Barakallahu fikum. Wir würden nicht viel davon erklären, nur ein paar Stellen Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. So, mit Barakallahu fikum haben wir das nächste Mal dann, haben wir gesagt, wir reden über Verkündung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Tora und in Injil. Danach fangen wir inshallah an mit der Botschaft. Und weil das am wichtigsten ist für uns. Das würde jetzt der wichtige, die wichtigen Teile fangen jetzt an. Die wichtigeren, sage ich jetzt. Alles ist wichtig vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber die wichtigeren Teile werden in Ta'ala kommen dann später. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. غدا لا ننسى بارك الله فيكم بالنسبة للأطفال يوجد عندنا مسابقة تحفيظ القرآن بالنسبة للأطفال نبدأ إن شاء الله الساعة 11 بإذن تعالى وبعد الساعة الثانية وبعد الساعة الثانية بارك الله فيكم يوجد لدينا الدورة المعتادة في القرآن والحديث وغدا في عندنا ناحية عملية أكثر لأنه بعض الأخوة كلفناهم بخطب وكلفناهم بدروس فإن شاء الله نشوف كيف يكون هذا الأمر بإذن تعالى وثم في تكريم للفائزين من الأطفال وإن شاء الله يعني إذا الكبار شافوا حالهم أنهم أيضا يريدوا مسابقة لتحفيظ القرآن أنا ما عندي مشكل نستطيع يعني نبدأ مسابقة لتحفيظ القرآن ولكن المسابقة الأفضل يمكن المسابقة لتجميع الأورو هذه نشارك فيها جميعا بسم الله إيه غيرك إيه ما شاء الله احفظ سورة البقرة نشتري لك سيارة كويس ها إيه يلا يلا عند كلمتي بس خليك أنت عند كلمتك خلاص خير إن شاء الله بارك الله فيكم مورغان هام فيا unser Seminar Das fängt ab 14 Uhr an, inshallah. Und dann haben wir auch morgen ab 11 Uhr, Koran-Wettbewerb für die Kinder. Koran-Wettbewerb für die Kinder. Und Alhamdulillah, es gibt einen Anteil von den Kindern, es gibt so ungefähr 30 Kinder, die teilnehmen werden in drei Gruppen. Und inshallah, die Gewinner, die werden auch Geschenke bekommen. Das heißt nicht, wer gewinnt, sondern das ist eine Art, Barakallahu fikum, eine Art von unserer Seite jetzt, dass wir diese Kinder etwas geben, damit sie sich anstrengen, weil wir dieses Jahr, diesmal mit dieser Amma anfangen, mit Kapitel 30. Das nächste Mal werden 2 Kapitel sein, das dritte Mal werden 4 Kapitel sein, das vierte Mal werden Bizni Ta'ala 7 Kapitel sein, 5. dann 10, dann inshallah barakallahu fikum, 6. und 7. dann sind wir bei 18 oder 20 Kapitel vom Koran. Das bedeutet, in 3 oder 4 Jahren dann haben die Kinder den ganzen Koran Bizni Ta'ala auswendig und dann werden wir unser Koran-Wettbewerb deutschlandsweit, wie wir das gemacht haben, inshallah, dann weiterführen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. Das ist Barakallahu fikum, morgen inshallah für die Kinder von 11 fängt das an, ab 11 Uhr und dann 14 Uhr fangen wir mit unserem Seminar. Diesmal auch haben wir viel Praktisches, weil manche Brüder sozusagen von mir, Barakallahu fikum, beauftragt worden sind, dass sie so eine Art Unterricht und eine Art Rede halten und dann werden wir zensieren, wie sie weit gekommen sind, damit man etwas auch Praktisches mitmacht, bi idhni ta'ala. Und morgen auch gibt es natürlich Geschenkeverteilung an die Kinder, die an Koran-Wettbewerb teilgenommen haben. Und wenn die Erwachsenen natürlich auch Koran-Wettbewerb haben wollen, dann habe ich nicht dagegen. Ich habe nicht dagegen. Und der Bruder, der will ein Auto haben, kein Problem. Wenn er ein paar Kapitel vom Koran auswendig lernt, inshallah kaufen wir ihm auch ein Auto. Und der andere will heiraten, Okay, ich habe ihm gesagt, lerne Surat al-Baqara auswendig und dann werden wir für dich inshallah eine Frau finden. Er hat gesagt, bist du bei deinem Wort? Ich habe gesagt, ja, aber bist du bei deinem Wort? Der hat deine Haare gekratzt ein bisschen so. Ja, barakallahu fikum, jazakallahu khairan und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und bis morgen. بإذن تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته